Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency hier auf Byte FM. Am Mikrofon ist Christian Grasse und in der folgenden Stunde gibt's hier freie Musik aus dem Netz. Zum Beispiel diese hier von Garmisch. Zu Ende. München von Garmisch bzw. Garmisch-Partenkirchen. Eine Band, von der ich immer dachte, sie kommt aus Deutschland, denn sie singen ja auch auf Deutsch. Aber die fünf Musiker kommen aus Schweden, aus Malmö. Erste Schritte machte die Band bei einem schwedischen Netlabel, Go Jukebox. Das gibt es leider nicht mehr. Nun sind sie bei dem US-amerikanischen Netlabel Block Sonic zu finden. Dort gibt's neben fertigen Songs auch diverse Tonspuren zum Remixen, und genau darum, also um Remixe, geht es in der, ja, in den nächsten Stücken, so ungefähr in der nächsten halben Stunde. Wir hören erst immer die jeweiligen Originaltracks und dann einen Remix des Originals. Los geht's mit Meta Harmonics vom Buddha Beats Netlabel aus Ungarn. Be a King heißt dieser Track. Sei ein König von den Meta Harmonics hier im Original. Und wie angekündigt, nun ein Remix, und zwar von MWD, ebenfalls erschienen beim Buddha Beats Netlabel. Beer King von Metaharmonix hier im MWD Remix. Erschienen sind Original und Remix bei dem ungarischen Netlabel Buda Beats, zu finden im Netz unter budabeats.com. Links zu Musik und Label gibt's aber natürlich auch bei uns. Und zwar geht ihr dafür einfach auf byte.fm und klickt dort auf Magazin. Dann solltet ihr in den aktuellen Einträgen relativ weit oben die Playlist samt Info und Download-Links finden. Dort könnt ihr noch gleich den nächsten Song samt Remix runterladen, und zwar Choice von Jeremy McAcor. Gesanglich wird er unterstützt von Ashley McAcor. Ich nehme an, das ist seine Frau, könnte, aber wer weiß, ja auch seine Mutter oder Schwester sein. Auch hier hören wir erst das Original und anschließend ein Remix, und zwar von den Zengineers. Viel Spaß! We'll be right back. Jeremy McIcor mit Choice, erschien bei dem US-amerikanischen Netlabel Block Sonic. Das hat auch gleich eine nette Genrebezeichnung erfunden, um die Musik in eine passende Schublade zu packen, und zwar Low-Tempo Rock Electronica. Die Langsamkeit spürt man vor allem in der Originalversion des Songs. In den Remixes geht es dann auch schon mal ein bisschen schneller zur Sache, wie man gerade in dem eben gehörten Remix von Zengeneus erfahren konnte. Mit Original und Remix geht's auch weiter, jetzt mit einem sehr außergewöhnlichen Projekt. Und zwar geht es um einen Soundtrack für einen Kurzfilm, der letztendlich zwar kein Soundtrack wurde, denn für den Film wurde eine andere Musik ausgewählt. Deshalb fand der Künstler eigentlich, dass die Klänge nicht in der Versenkung verschwinden sollten. Und da hat sich der Künstler gedacht, ach, ich lade einfach mal ein paar Gastmusiker ein und lasse einfach ein paar Remixe anfertigen von dem Stück des Soundtracks, und so kam dann ein ganzes Album zustande. Schrottmann Remixed heißt es. Der Leipziger Komponist Fabian Rust hat sich das Ganze ausgedacht, und so klingt er, der Schrottmann. Hier erstmal das Original. Schrottmann von Fabian Russ aus Leipzig, soweit das Original des Soundtracks zum Kurzfilm Der Schrottmann. Insgesamt 8-mal wurde dieses Stück geremixt, beziehungsweise landeten dann letztendlich 8 Remixes auf einem Album. Dazu wanderte der Song durch ganz Deutschland, schreibt Fabian Russ in der Release-Info zum Album. Von Leipzig bis Aachen, runter nach Graz, von dort zum Chiemsee, rauf nach Dresden, gen Westen nach Weimar und von dort wieder nach Leipzig. Diverse Instrumente kamen dabei zum Einsatz: Klavier, Querflöte, Fagott, Violine, Bratsche, Cello, Kontrabass, Xylophon und so weiter und so fort. Die Remix-Künstler fügten dann noch einige andere Instrumente und Elemente der Musik hinzu oder nahmen auch etwas weg und gaben der Musik so oder so eine völlig neue Richtung. Zum Beispiel kann man das sehr gut hören in dem Remix von Marco Sebastian Christ aus Dresden, hier im Schrottmann Remix. Marco Sebastian Christ war das mit einem Remix des Schrottmann im Original von Fabian Russ. Weitere Remixes und alle Samples, die man für eine weitere Bearbeitung des Stückes braucht, gibt's bei dem Netlabel tonatom.net. Ein ähnliches Verfahren wollen auch die Künstler Björn und Gordon anwenden. Ihre Musik gibt's samt Tonspuren frei im Netz beim Headphonica Netlabel. Und jetzt soll quasi kräftig geremixt werden. Wir sind gespannt und hoffen, dass tolle Remixe entstehen werden. Und wir hören erstmal das Original. Sache. Ihr seid schon Freund oder Freundin von Byte FM und wollt uns weiter unterstützen? Macht eure Freunde zu unseren Freunden. Für jedes Mitglied, das unserem Förderverein durch eure Empfehlung beitritt, bekommt ihr eine Gutschrift von 10 Euro für euren nächsten Mitgliedsbeitrag. Freunde werben Freunde. Über den Menüpunkt Freunde von Byte FM auf der Byte FM Homepage. We'll be right back. Azura aus den UK mit dem Track Balls Out. Instrumentals Volume 1 heißt das Album dazu. Ein nicht ganz konsequenter Name, denn einer der Tracks enthält Gesang. Nichtsdestotrotz ein wunderbares Instrumentalalbum dieses Duos, erschienen bei dem schwedischen Netlabel 23 Seconds. Ein Netlabel, bei dem die Musiker sehr glücklich zu sein scheinen, denn ein Track dieses Albums heißt 23 Seconds to Love. Eine Liebeserklärung an ihr Label, könnte man meinen. Eine wirklich wunderbar verquere Mischung aus Pop, Trip-Hop und Post-Rock beinhaltet dieses Album und das ist komplett frei im Netz zu finden. Und wenn ich frei sage, dann meine ich das auch, denn solange man die Künstler bei der Nutzung ihrer Musik namentlich erwähnt, darf man wirklich alles mit dieser Musik tun. Nicht ganz so freizügig ist The Eklon Effect. Dafür ist das Projekt Azura musikalisch ziemlich nah. Auch hier gibt es Instrumentalmusik, die sich mit dem ja zugegebenermaßen schwammigen Begriff des Post-Rock umschreiben lässt. We Will Spin Forever heißt dieses Stück. Thank you. Musik, bei der einem wohl ganz allmählich schwindlig werden soll. We Will Spin Forever von The Eklon Effect aus London. Ein Soloprojekt ist das von einem jungen Herrn namens David Walters. Ein Musiker, der mindestens eine Stunde am Tag damit verbringt, selbst neue Musik kennenzulernen. Er durchforstet gerne das Netz nach Bands, von denen er noch nie etwas gehört hat, schreibt er im Kurzinterview bei seinem Label Bad Panda Records. Dort hat er auf jeden Fall eine gute Adresse gefunden, um auch selbst neue Musik kennenzulernen, denn jeden Montag gibt es dort eine Download-Single. So auch die von Venice, einem Instrumentalmusikprojekt aus Italien. New Earth heißt dieses Stück. New Earth von Venice, erschienen bei Bad Panda Records. Links dorthin findet ihr bei uns auf byte.fm/magazin. Haltet doch einfach mal Ausschau nach Frequency, denn so heißt diese Sendung hier. Es bleibt noch Zeit für knapp zwei Stücke und die bringen uns wieder zurück in etwas poppigere Gefilde und auch zurück zum Gesang. Den Anfang macht ein Künstler, bei dem man kaum glauben mag, dass er aus Russland kommt. Auch er könnte glatt von der Insel stammen, zumindest wenn man ja nach der Musik urteilt. The Rare Plants Garden heißt das Projekt und wir hören das Stück Leto M. Leto M. von The Rare Plants Garden aus Russland. Musik, die einem ja wirklich jeden verregneten Tag versüßt. Zu finden sind diese wunderbar verträumten, fast schon magischen Klänge auf dem selbstbetitelten Debütalbum dieses Künstler. Obwohl Debüt eigentlich falsch ist, denn er ist unter diversen Pseudonymen und unterschiedlichsten musikalischen Welten der Netlabel-Szene aktiv. Diese Musik jedenfalls erschien bei dem Netlabel 12rec.net. Eben fiel auch schon das Wort Magie, das ist auch wunderbar zur Überleitung zum nächsten Künstler, der übrigens der letzte dieser Sendung sein wird. Und ich bedanke mich auch schon mal fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich bis jetzt schon mal Christian Grasse. Und die letzten Worte, die überlasse ich nämlich heute einer jungen New Yorkerin, die passenderweise über das Ende der Zeit singt, obwohl ihr Ende der Zeit, glaube ich, ein bisschen tiefer geht als einfach nur das Ende einer Sendung. Sie nennt sich Computer Magic und wir hören ihren Track The End of Time. Und damit sage ich Tschüss. People walking by us as you pass my head.